Dreck in Berlin und ich bin nach wie vor der bekannteste Touri. Höhere Sicherheitsstufe als Wladimir Putin. Vielleicht treff ich Sonny bei Mintos, vielleicht treff ich Ari bei Fancy. Wir sind alle am Handy. Zu viele Bitches auf WhatsApp, ich brauch ein Nokia. Guten Morgen, Herr Schindler, willkommen zurück hier im Waldorf Astoria. Herr Schindler, Herr Schindler, Herr Schindler, Herr Schindler, Herr Schindler, Herr Schindler. Die Wäsche, die Gäste, ich schniff mit dem Finger, sie bring's aufs Zimmer. Ich bin Kurfürsten, Dame, Ecke, Knesebeck. Steig aus dem Benz, Typen ziehen eine Fresse, als wär ich die GEZ. Für mich Tramezzini, verschiedene Smoothies. Ferrari, Ferrari, zu viele Schumis. Saftiger Stock, Designer Pullover, 29. Stock. Ich bin beinahe bei Oma. Für alle von Daddy verwöhnten Prinzessinnen, straight oder Grunewald. Der Arsch ist von Mami, die Titten vom Doc und der Arsch steht von Udo Walz. Bitches bekommen hohen Blutdruck, denn Shit, die riecht nach Tom Ford, Woodward. Was soll ich sagen, ich lebe, ich lebe. Früher bei Mac an der Kasse und mach jetzt auf Ete Petete. Espresso Ghetto, Filetto Di Manzo. Kripo macht Fotos, ermittelt, verdeckt wie Detective Columbo. Fahre langsam, als wär Schuh anfangen. Shindy's Entourage, Kudam Clan, yeah.